Vor kurzem habe ich ein kurzes Urlaubsvideo von meiner Gastfamilie bekommen. Sie waren ein paar Tage in Neuseeland. Da wollte ich auch immer hin, aber es hat nicht geklappt. Dafür wollen mich bald zwei australische Freunde besuchen und ein Paket an meine deutsche Freundin, die noch in Australien ist, weil sie ein halbes Jahr verlängert hat, ist schon unterwegs.